Anlässlich des Tages des Kampfes gegen die US-Imperialisten, 25. Juni, besuchten die Mitglieder der Korps der ausländischen Militärattachés in der DVRK am 23. Juni das Museum Simpson.